mich nicht nach einem Grund. Wenn ich jetzt geh, frag mich bitte nicht warum und wie ich die Dinge seh. Die Zeit ist jetzt gekommen, ich muss tun, was mich führt. Du wusstest es ganz genau, auch du hast es immer gespürt. Wein mir keine Träne nach, versuch es zu verstehen, denn ist es für die Ewigkeit. Oh, bitte lass mich gehen. Wenn dein Schicksal dich ruft, lern es zu verstehen, lern es zu verstehen. Wenn du denkst, es ist an der Zeit, ja, dann musst du gehen. Ist es richtig, ist es falsch? Bitte frag mich nicht. Versuch damit zu leben, auch wenn deine Welt zerbricht. Nichts ist für immer, alles wird Vergangenheit. Diese Welt wird wieder schön, alles kommt mit der Zeit. Fange an zu träumen, deine Träume werden wahr. Und öffnest du die Augen, dann bin ich wieder da. Dein Schicksal ist rot, lern es zu verstehen, lern es zu verstehen. Wenn du denkst, es ist an der Zeit, ja, dann musst du gehen. Frag mich nicht nach einem Grund, wenn ich jetzt geh. Frag mich bitte nicht warum und ich die Dinge seh. Nichts ist für immer, alles wird Vergangenheit. Diese Welt wird wieder schön, alles kommt mit der Zeit. Fange an zu träumen, deine Träume werden wahr. Und dann bin ich wieder da. Schicksal ist rot, lern es zu verstehen, lern es zu verstehen. Wenn du denkst, es ist an der Zeit, ja, dann musst du gehen. Wenn dein Schicksal ist rot, lern es zu verstehen, lern es zu verstehen. Wenn du denkst, es ist an der Zeit, ja, dann musst du gehen.